Ja, vielen Dank für die Einladung. Von Prag ist es ja überraschend wenig weit, wie ich festgestellt habe. Und also vielen Dank für die Einladung in dieser Reihe über Edward Beneš und eben seine Kritik des Nationalsozialismus sprechen zu können. Ein wenig fällt dieser Vortrag, der sich ja nicht mit Ästhetik beschäftigt, ja aus dem Rahmen dieser Reihe, wo, wenn man von den anderen Alien, was ich im Programm gesehen habe, dem Wochenendseminar zur Rätebewegung in der Sowjetunion einmal absieht. Aber ich denke doch, dass mit dem Übertitel zwischen feindlichen Linien, den ja also das diesjährige oder diesjährige Programm hat, etwas von Edward Beneš' Wirken getroffen wird. Denn damit sind, so wie ich das verstehe, ja der Nationalsozialismus und der Stalinismus gemeint. Und gegen beide stellte sich Beneš, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg. Also gegen den Nationalsozialismus durchaus erfolgreicher als gegen den Stalinismus. Bei beiden Bewegungen war Beneš auch nicht sehr gut angeschrieben. Zum Bild, dass im Nationalsozialismus und dann auch im Nachkriegs-Postnationalsozialismus von ihm herrschte, werde ich gleich etwas ausführlicher etwas sagen. Aber auch von stalinistischer Seite wurde Beneš verteufelt. Man kann sogar sagen, dass die Art und Weise, wie gerade über Beneš gesprochen wurde, als Gradmesser der Offenheit der tschechoslowakischen Gesellschaft hergenommen werden kann. So wurde nach dem stalinistischen Putsch in der Tschechoslowakei 1948 von regimetreuen Historikern dick aufgetragen, wenn es um Beneš geht oder auch um Masaryk, also Tomáš Garrigue Masaryk, den ersten Präsident der Tschechoslowakischen Republik und der so gewissermaßen der Mentor von Beneš war. Also einer dieser regimetreuen Historiker hat da geschrieben, also wann war das? Das war 1953. Masaryk und Beneš versuchten die ganzen 20er Jahre den volksfeindlichen Charakter der Vormünchner Republik zu verschleiern. Und auch heute versuchen die Kriegshetzer das verbrecherische Gesicht ihrer konterrevolutionären Pläne hinter dem Motto der Rückkehr zur Demokratischen Republik Masaryks und Beneš zu verbergen. Umgekehrt wies dann eine positive Beschäftigung mit Beneš und Masaryk immer auf ein Tauwetter und eine Liberalisierung hin, wie zum Beispiel vor 1968, wo auch bewusst eben wieder auf diese Traditionen der Zwischenkriegsrepublik durchaus wieder zurückgegriffen wurde, also sich mit dem wieder beschäftigt wurde. Also nur so viel zu zwischen den Linien. Bevor ich jetzt aber im Detail darauf eingehe, was das deutsche Bild von Beneš bestimmt und bestimmte und bestimmt, bin ich gebeten worden, ein wenig über seinen Werdegang und seine politische Sozialisation und Sozialisierung zu sprechen. Was ich für eine gute Idee finde, weil man damit eben auch schon einige von den Vorstellungen, die man über Beneš hat und die im deutschsprachigen Raum immer so über ihn herumschwirren, schon einmal ganz gut ein bisschen mit der Realität konfrontieren kann. Also wenn ich davon rede, sein Bild in der deutschsprachigen Gesellschaft, dann meine ich damit, was ich auch schon was schon in der Einleitung oder in der Einladung gestanden ist, dass er eben als engstirniger Nationalist oder als eben Dämon des Genozids oder Liquidator beschrieben wird. Und außerdem ist er natürlich eine Bekanntschaft mit seiner Vita, ja, kann man nicht ohne weiteres voraussetzen. Also ganz kurz in Stichworten sein Lebenslauf. Also Beneš wurde 1884 als jüngstes von 10 Kindern in einer Kleinbauernfamilie im mittelböhmischen Koszalin geboren, also aus sehr einfachen Verhältnissen stammend, entwickelte sich Beneš dann wie auch andere Teile seiner Familie, also einige seiner Brüder, zu einem sozusagen klassischen Bildungsaufsteiger. Und das war auch sozusagen im Plan der Familie oder wurde von dem Vater durchaus gefördert. Also der tschechische Historiker Jindřich Dejmek hat das Kapitel über die Jugend von Beneš in seiner Beneš-Biografie mit einem Zitat aus einem Brief von Matej Beneš, seinem Vater, überschrieben, der an seine studierenden Söhne, also folgendes seinen studierenden Söhnen folgendes mitgegeben hat: Nur zu, Burschen, damit ihr, wenn ihr Herren seid, wisst, was die Mühsal der armen Leute ist. Die jetzigen Herren kennen sie nicht und glauben sie nicht. Also diese ganze Bildungsaufsteiger-Geschichte bei Beneš war durchaus von der Familie gefördert. Er besuchte dann auch ein Gymnasium und ein Studium in Prag um 1900. Um diese Zeit fällt auch der erste Kontakt mit Tomáš Garrigue Masaryk, der eben so etwas wie sein Mentor wurde. Vielleicht ein, zwei Worte zu Masaryk, weil das eben auch für die Geschichte der ersten tschechoslowakischen Republik natürlich eine ganz zentrale Person ist. Er war der erste, also er war während des Ersten Weltkriegs einer der Führer oder der führende Chef, also der führende Kopf der Auslandsorganisation, also dieser Unabhängigkeitsbewegung im Ausland, die bei den Entente-Mächten Lobbyarbeit letztendlich betrieben haben, und ist dann später erster Präsident der Tschechoslowakischen Republik geworden. Damals um 1900 war er allerdings noch Professor an der Prager Universität und zeitweise Parlamentarier im Wiener Reichsrat mit seiner eigenen Partei, die Realistische Partei hat sich die genannt. Und er war vor allem, und das ist auch eben im Zusammenhang mit dem Charakter der tschechischen, tschechoslowakischen Nationalbewegung, so wie sie eben von Masaryk und auch von Beneš vertreten wurde, nicht unwichtig. Er war bekannt für Interventionen, nämlich einmal eine bekannte Intervention war die das war eine Polemik und eine Intervention im sogenannten Handschriftenstreit. Da sind im 19. Jahrhundert angeblich so alte Handschriften gefunden worden, die so einen Heldenepos, viel älter als das Nibelungenlied, hätten darstellen sollen. Auf Tschechisch natürlich, und das ist sozusagen von der tschechischen Nationalbewegung gleich aufgenommen worden als große Leistung und sozusagen auch gegen die deutsche Nationalbewegung, dass das natürlich, wir haben den älteren Heldenepos sozusagen. Allerdings ist dann schnell Kritik daran laut geworden, dass diese Handschriften durchaus Fälschungen sein könnten, und Beneš und Masaryk hat sich halt hat in dieser Kritik mitgewirkt, und die hat auch dann im Endeffekt recht gehabt, das waren Fälschungen, aber eben Masaryk hat sich halt, also überzeugt war, dass das Fälschungen sind, sozusagen gegen diese ganze, in diese Handschriftenaffäre eingemischt mit dem Argument, also wir können, wenn wir einen Nationalstaat bilden, können wir den nicht auf Lügen gründen sozusagen oder nicht auf Mythen, sondern man muss sich eben rational damit auseinandersetzen. Das hat eben auch starke Kritik eben von nationalistischer Seite eingebracht. Und eine ähnliche Konstellation war dann die zweite Affäre, für die er sehr bekannt geworden war. Das war seine Intervention in der sogenannten Hilsner-Affäre. Die Hilsner-Affäre war einer der letzten Ritualmordprozesse, die in Mitteleuropa stattgefunden hat. Also es ist dem Reisenden, also einem kleinen Händler, Hausierer, Leopold Hilsner, ist vorgeworfen worden, er hätte die Anna Hruschka in Polna ermordet. Und das ist dann auch wirklich als Ritualmord, also Hilsner war Jude, ist als Ritualmord auch der Prozess geführt worden. Und dagegen hat sich dann auch eben Masaryk gewandt und ist auch starker Kritik deswegen ausgesetzt worden von nationalistischer Seite, weil er halt auch argumentiert hat, also weniger jetzt Antisemitismus theoretisch irgendwie damit argumentiert hat, aber halt einfach argumentiert hat, also so wie die Antisemiten sagen, kann dieser Mord nicht abgelaufen sein. Und er hat dann insofern schon auch Antisemitismus theoretisch, weil er hat sozusagen gesagt, dass dieser ganze Ritualmordglaube ja also ein überkommener Aberglaube einfach sein sollte und der halt eben nichts mit einer modernen, progressiven Bewegung zu tun haben kann. Und auch dieser Charakter der progressiven Bewegung, die er mit seiner eben Realistenpartei vertreten wollte, zeigt sich auch darin, dass er im Reichsrat, in seiner Tätigkeit im Reichsrat, öfters als Unterstützer von Karl Kraus, also mit der Fackel, dem Fackelkraus, aufgetreten ist, nämlich indem er zensierte Artikel der Fackel im Reichsrat vorgetragen hat. Dann sind die ins Protokoll gekommen und das Protokoll hat man nicht zensieren können. Das war damals ein sehr beliebter Umweg, um eine Zensur zu umgehen. Und da hat er halt mehrere Artikel hat Masaryk sozusagen vor der Zensur gerettet. Und eben um 1900, um auf Beneš zurückzukommen, beginnt dieser eben mit den ersten journalistischen Arbeiten für Masaryks Zeitung Naše Doba, unsere Zeit. Zentral für die Entwicklung von Beneš, auf die werden wir dann später auch nochmal zurückkommen, sind Reisen, die er ab 1905 getätigt hat. Also in Paris, London und Berlin hat er sich längere Zeit aufgehalten. Und er hat auch noch ein Studium in Dijon absolviert. Diese Reisen waren ihm prägend und seine Erinnerungen seien hier zitiert, da sie auch noch einmal Beneš politischer Sozialisation beleuchten, also mit was er sich beschäftigt hat. Also Zitat, Der Aufenthalt in Paris brachte mich unter russische Revolutionäre aus der ersten Revolution von 1905, die klarerweise als Emigranten dort waren, die einen tiefen Eindruck in mir hinterließen. In den Jahren 1906 und 1907 verkehrte ich in der Gesellschaft dieser Revolutionäre, war Mitglied ihrer Vereine, besuchte ihre Volksuniversitäten und kam regelmäßig mit revolutionären Studenten, Professoren und Journalisten zusammen. Aber auch mit den damaligen Themen der französischen Politik beschäftigte er sich. Also Zitat, in Frankreich waren dies der revolutionäre Syndikalismus, der Kampf um die Trennung von Staat und Kirche, der Kampf um die dreijährige Dienstpflicht und die antimilitaristische Propaganda. Also er hat sich sozusagen da immer mit dem linken Spektrum auseinandergesetzt. Und mit dem revolutionären Sozialismus, das vielleicht nur als ganz kleine Klammer, da hat er Polemiken und Kritik an Georges Sorel und dessen Ausdruck, also dessen Version des Syndikalismus geäußert. Aber das ist noch eine andere Geschichte, die man dann vielleicht nochmal in der Diskussion erwähnen kann. Aus England und Berlin schreibt Benesch dann Artikel für die sozialdemokratische Pravo Lido, also das Recht des Volkes, und er bringt aus England auch sehr sozialkritische Schriften, zu denen es auch noch eine schöne Geschichte gibt, aber die soll auch ein andermal erzählt werden. Aber eben besonders aus dem wilhelminischen Deutschland schreibt er sehr kritische Artikel. Und er kritisiert dieses wilhelminische Deutschland, kritisiert er scharf als autoritäres System und sieht und bemerkt, dass sich da etwas zusammenbraut. So schreibt er 1908, ich werde hier nicht alle unschönen Phänomene des Lebens in Deutschland ausmalen, die das heutige absolutistisch-bürokratische Junkersystem, die Autoritätshörigkeit des Volkes, die Bürokratisierung des Lebens, der Verfall der Kultur, der Wissenschaft und Kunst, der Verfall der Würde und das Selbstbewusstsein des Individuums hervorgebracht hat. Dafür hat sich ein optimistisches und patriotisches Delirium aller Kreise der Bevölkerung bemächtigt, besonders der liberalen Partei. Man sieht in der eigenen internationalen Isolation die Angst und den Neid der Nachbarn und man benutzt das für neue Überheblichkeiten des Regimes und zum Volksbetrug, zur Hetze gegen Unzufriedene und Vaterlandslose. An erster Stelle klarerweise wieder gegen die Sozialisten. Also zu den deutschen Sozialisten, also zu den Sozialdemokraten, wird er später noch einmal auch ein schärferes Urteil fällen. In diese Zeit fallen auch die ersten Überlegungen zum Pangermanismus, also zum völkischen Alldeutschtum, das sich eben damals formuliert hat und mit dem er auch in Deutschland konfrontiert ist. Er unterscheidet in einem Artikel 1909 zwischen der politischen Seite dieser Bewegung, die auf eine Expansion nach Osten und Südosten und auf eine Vereinigung alles, was deutsch angesehen wird, abzielt, und er unterscheidet davon eine theoretische Seite, die er hauptsächlich in den rassistischen Theorien Houston Stuart Chamberlains, und das, also der ist wahrscheinlich bekannt, sein Hauptwerk Grundlagen des 19. Jahrhunderts, ausgedrückt sieht und die damals ja in Deutschland einen großen Erfolg gehabt haben. Wir werden später dann bei seiner Beschäftigung mit seiner die Kritik des Nationalsozialismus noch einmal auf diese Unterscheidungen zurückkommen. Aber weil hier wird die Grundlage für spätere Ausführungen gelegt. Danach, jetzt ganz kurz in Stichworten, nach seinen Reisen Rückkehr nach Prag, wo er an der Handelsakademie gearbeitet hat. Und 1916 ist er dann eben Masaryk ins Exil gefolgt. Er bildete mit diesem und Milan Rastislav Stefanik, muss man den aussprechen, weil das war der Slowake in diesem Triumvirat, eben die Auslandsaktion. 1918 die Rückkehr und er wird dann Außenminister in allen Regierungen bis 1935, also sehr prägend für die Außenpolitik der Tschechoslowakischen Republik. Politisch steht er einer linken Partei, den Narodne Sozialisten, den Volkssozialisten nahe. Das war also nicht den Sozialdemokraten, sondern das ist so eine tschechische Eigenheit, diese Volkssozialisten, über die man auch noch einiges im Detail dann vielleicht in der Diskussion sagen könnte. 1935 wird er als Nachfolger eben von Masaryk gewählt, der zurückgetreten ist aus Altersgründen und er bleibt Präsident bis 38, dann geht er ins Exil und ab 1939 fängt er zum zweiten Mal an, sozusagen eine Auslandsaktion zu starten, nämlich eine tschechoslowakische Exilregierung, die dann auch die Anerkennung erringt und eben Teil der Alliierten wird. 1945 kommt die Rückkehr in die Tschechoslowakische Republik, und er wird wieder Präsident bis 1948, wo er dann nach dem kommunistischen Putsch zurücktritt. Also vor diesem Hintergrund, der ja schon sozusagen ein paar Grundzüge und Eckpfeiler von Beneschs Denken angedeutet hat, soll nun ein wenig auf die Bilder, die von ihm in der deutschen Diskussion vorherrschen und vorherrschten, eingegangen werden. Also prinzipiell das mit dem Dämon des Genozids habe ich ja schon erwähnt, wie er eben im Nachkriegsdeutschland besonders mit Hinblick auf die Vertreibung oder die gewaltvolle Migration, den gewaltvollen Transfer genannt wird, habe ich ja schon erwähnt, aber nicht erst in der Nachkriegszeit diente Benesch als Projektionsfläche. Es ist von Eva Hahn und Hans Henning Hahn, das ist so ein Historiker-Ehepaar, das sich viel mit der tschechoslowakischen Geschichte beschäftigt hatte, ist festgestellt worden, und dieser Feststellung muss man zustimmen, dass das Image von Benesch dass das schon vor dem Zweiten Weltkrieg zu den populären deutschen Feindbildern gehört hat. Diese Feindbestimmung hängt eng mit Benesch Staatsbegriff zusammen, und das wird man gleich sehen, wenn ich ein bisschen auf diese Feindbestimmung eingehe. Also warum er denn so gehasst wurde oder was an ihm gehasst wurde. Dieses Feindbild war allerdings auch immer Konjunkturen unterworfen, denn nach dem Zweiten Weltkrieg, das nur ganz kurz, dominierte vor dem Hintergrund des Kalten Krieges der Vorwurf, er mache sich mit einem Panslawismus gemein, also er sei sozusagen eben einer Panbewegung anhängend. In einer Buchbesprechung eines Benesch-kritischen Buches von Wenzel Jaksch heißt es, oder die er übrigens selber geschrieben hat, also Wenzel Jaksch war ein Sozialdemokrat, ein sudetendeutscher Sozialdemokrat, der schon in der Zwischenkriegsrepublik halt aktiv war, dann auch ins Exil gegangen ist, aber selber, wie ich sagen würde, sehr völkische Positionen entwickelt hat und danach 1945 auch Karriere bei den vertriebenen Verbänden gemacht hat. Und eben der hat Benesch nach 1945 so beschrieben: Sein engstirniges Kleinbürgertum verklärte Benesch mit der großartigen Kulisse eines Panslawismus, der einer Zusammenarbeit zwischen dem tschechischen und dem deutschen Volk entgegenwirkte. Benesch habe deshalb aus Hass gegen wertvolle und der westlichen Freiheit zugetane Mitbürger, als der der Otto offenbar die Deutschen sieht, gehandelt. Der Vorwurf des Panslawismus ist äußerst fragwürdig, weil man findet in den Schriften von Benesch auch eben scharfe Kritik am historischen Panslawismus. Benesch, hier schon so oft wie in der Tradition Masaryks stehend, war stets ein Kritiker eines ethnisch fundierten Begriffs der Nation. Er orientierte sich eher an der westlichen Idee der Nation und des Staates. Und damit ist hauptsächlich die französische, aber auch die US-amerikanische Tradition gemeint. Darauf geht er zum Beispiel was so ein bisschen sein Hauptwerk bildet, das Buch Demokratie heute und morgen, in dem auch seine ausformulierteste, seine elaborierteste Kritik des Nationalsozialismus zu finden ist. Dort findet man das schon, dort schreibt er zum Beispiel, er zählt da seine Heroen auf, seine geistigen. Der französische Revolutionär Sieyès wurde bekannt durch sein Werk Was ist der dritte Stand, einer der bedeutendsten geistigen Pioniere der entstehenden Demokratie. Auf der anderen Seite des Ozeans wurde es Thomas Paine durch seine Werke Common Sense, Rights of Man und Age of Reason. Ich erwähne ihn besonders seiner theoretischen Arbeit wegen, ohne dabei die praktischen Leistungen der großen Pioniere der Freiheit und der Demokratie, Washington, Benjamin Franklin, John Adams und insbesondere Jefferson, zu vergessen. Die Westorientierung Beneschs und der Tschechoslowakischen Republik unterstrichen übrigens auch deren Gegner in der Zwischenkriegszeit, Selbstredern unter anderen Vorzeichen, bevor es nach dem Krieg opportun wurde, die Karte des angeblichen Panslawismus zu spielen. So ist gerade der Liberale nicht auf eine völkische Einheit abzielende, sondern an den Idealen der französischen Revolution orientierte Staatsbegriff, der in einer Beschreibung Beneschs in einer nationalsozialistischen Publikation besonders hervorgehoben wird. Also Zitat von Hermann Ullmann war das: Hier ist kein wesentlicher weltanschaulicher Kampf mehr, sondern eine aktuelle politische Entscheidung, über Benesch schreibt er das, für den französischen Staatsbegriff gegen das deutsche Volk. Der Sukkus der Beschreibung Beneschs geht dann dahin, dass dieser in den veralteten Formen des Liberalismus stecken geblieben sei, der künstlich sei und die, Zitat, Gesetze der tausendjährigen Symbiose des Tschechischen mit dem deutschen Volke, also Zitat Ende, und, das, und unter dieser Symbiose kann man sich die organische Unterordnung des Ersteren und der Letzteres vorstellen. Das würde eben Benesch ignorieren und er resümiert, also der Autor resümiert, er setzt gegen diese tausendjährige Lebensgrundlagen des tschechischen Volkes die 50 Jahre alte tschechisch-französische Freundschaft ein. Ein echter und verspäteter Sohn des französischen Rationalismus, der mit seinem eifrigen, leise an Subalterne grenzenden Schülertum ein ganzes Volk scheinbar zum höchsten Erfolg, in Wahrheit in eine Sackgasse geführt hatte. Ein paar Jahre später wurde diese These, dass der tschechoslowakische Staat eine volksfremde, abstrakte und aus Frankreich importierte Angelegenheit sei, noch einmal radikalisiert. Diesmal ganz offen antisemitisch konnotiert, und, also antisemitisch und verschwörungstheoretisch konnotiert. In seiner Propagandabroschüre Golem, Geißel der Tschechen, imaginierte 1942 der ranghohe Offizier des Sicherheitsdienstes Walter Jacobi den tschechischen, also den an sich guten tschechischen Nationalismus in den Fängen einer französisch-freimaurerischen Verschwörung. Also Zitat, so endete die tschechische Mafia, also das war die Untergrundbewegung während des Ersten Weltkriegs, die hat sich selber Mafie wirklich genannt. Wenige Jahre nach dem Weltkrieg schließlich in den Fängen des Großorients von Frankreich. Damit aber verkauften sich die Träger des tschechischen Widerstandes im Weltkrieg endgültig der ideologisch und moralisch in gleicher Weise brüchigen Welt des Westens, die den tschechischen Nationalismus der kommenden Jahre vor jeglichen gesunden Regungen immunisierte und mit jener Hypothek belastete, deren politischen Zinsen die jüngste Vergangenheit offenbar werden ließe. Also eben der tschechoslowakische Nationalismus wird eben als westlich künstlich angesehen. Und das findet man auch nochmal ganz deutlich in Alfred Rosenbergs Ausgabe der Protokolle der Weisen von Zion, weil dort wird die Gründung der tschechoslowakischen Republik als, Zitat, merkwürdiges und nicht zu widerlegendes Beispiel für die Art, die Macht und den Erfolg des alljüdischen Integrantentums genannt. Also Rosenberg beschreibt auch die tschechoslowakische Republik als das Paradebeispiel eines ihm verhassten westlichen Staates, den er dadurch kennzeichnet, dass, Zitat, innenpolitisch rassische Unterschiede nicht anerkannt und der formale Staatsbürgerbegriff über Rasse und Volksschutz gestellt werde. Also die bürgerliche formale Gleichheit vor dem Gesetz wird von Rosenberg als Grundübel angesehen. Zitat, aus dieser Lehre von der Menschengleichheit erwuchs jene unheilvolle Wortdreiheit, von welcher noch heute sehr wenige wissen, welches Unheil sie in den Köpfen von Millionen angerichtet hat. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Umrankt wurde dieser Schlachtruf der modernen Demokratie von anderen unorganischen Grundsätzen wie Humanismus, Menschheit und so fort, die ganze Phrasenleiter hindurch bis zum Weltgewissen der Gegenwart. Und mit der Französischen Revolution habe der Gedanke der demokratisch volkslosen Volksregierung seinen Siegeszug angetreten. Und die Gründung der Tschechoslowakischen Republik, bei der im antisemitischen Wahn Tschechen und Juden gemeinsam an der Niederlage Deutschlands gearbeitet hätten, sei ein Lehrbeispiel, bei dem die, Zitat wieder, bewegende Kraft Dr. Benesch war, der Beziehungen zur Französischen Republik anzuknüpfen suchte. Also auch da sieht man schon, dass Benesch schon wirklich ein Feindbild war, eben wegen der Westorientierung. Die nationalsozialistischen Denunzierungsversuche Beneschs speisen sich dabei aus zwei Quellen. Einmal aus der eher unmittelbaren Tatsache, dass Benesch eine exponierte Rolle bei den Verhandlungen über die Pariser Friedensverträge und die Neuerung Europas spielte, konsequenterweise für den Nationalsozialismus als Symbol für das Diktat von Versailles galt und damit verbunden für eine staatliche Ordnung in Europa, die nicht auf völkischen Prinzipien beruhte. Damit verbunden ist auch die zweite Quelle auf einer eher ideologischen Ebene, warum Benesch für den Nationalsozialismus mit unheimlichen Mächten im Bunde stehen musste. Er vertrat einen modernen westlichen Staats- und Nationsbegriff, der bei aller Tendenz dazu doch nie das Individuum ganz in Staat und Nation aufgehen lässt. Hier liegt das Körnchen Wahrheit, das in Vorwürfen erhoben wird. Benesch vertrat in der Tat die Ideen von 1789, also die Ideen der Französischen Revolution, was ja immer so als Vorwurf dann gehandelt wurde, ohne ihnen allerdings auch gänzlich unkritisch gegenüberzustehen, gegen die Nationalsozialisten sich erhoben. Und gleichzeitig, was für die Situation in der Tschechoslowakischen Republik natürlich nochmal wichtig ist, wurde dieser völkische Nationsbegriff, also dieser, der völkische Staatsbegriff und völkische Nationsbegriff, gerade in eben den Randgebieten, in den deutschsprachigen Randgebieten der Tschechoslowakischen Republik noch einmal radikalisiert. Aber zuerst will ich mir noch einmal den westlichen Staatsbegriff genauer anschauen, als deren Vertreter Beneš gesehen wurde. Die Idee der Nation entsprang der Aufklärung und im Kampf gegen scheinbar natürliche und gottgewollte feudale Gemeinschaften. So gilt für sie, was Horkheimer und Adorno für die Aufklärung insgesamt meinen, also das ist ein Zitat aus der Dialektik der Aufklärung: Wir heben keinen Zweifel, und darin liegt unsere Petitio Principi, dass die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken untrennbar ist. Jedoch glauben wir, genauso deutlich erkannt zu haben, dass der Begriff eben dieses Denkens nicht weniger als die konkreten historischen Formen, die Institutionen der Gesellschaft, in die es verflochten ist, schon den Keim zu jenem Rückschritt enthalten, der heute überall sich ereignet. Also eben, das macht ja dann die Dialektik der Aufklärung aus, dass es in der Aufklärung schon derselben entgegenwirkende Tendenzen gibt. Und auch, aber man findet auch bei Horkheimer zum Beispiel in Frühschriften noch, eben wo er genau diese Dialektik schon anhand von der Nation versucht zu entwickeln. Also da schreibt Horkheimer: Auch die Idee der Nation enthält einen produktiven Kern in verzerrter Gestalt. Die Liebe zu Volk und Vaterland war seit der Aufklärung die Form, in der die überindividuellen gemeinsamen Interessen bewusst geworden sind. Sie setzte sich nicht bloß dem beschränkten Egoismus zurückgebliebener Bürger, sondern vor allem dem adeligen Standesinteresse entgegen. Napoleon, nicht die Bourbonen, konnten sich ihrer gut bedienen. Heute sinkt der Begriff der Nation, welcher ursprünglich den Sinn für das Leben der Allgemeinheit einschloss, zum ideologischen Machtmittel in den Händen der verbündeten Schlotbarone Juncker und dessen Anhangs herab. Wie mit den Sinnentleerten zum bloßen Träger kapitalistischer Moral entarteter religiösen Apparat, lenkten sie die Massen mit dem zum Fetisch gewordenen Namen der Nation, hinter dem sie ihre besondere Belange verbergen. Man kann natürlich in dieser Ausführung dieses sehr instrumentelle Verständnis des Ideologiebegriffs bemängeln, also dass das quasi Nation, Nationalismus oder Nation auch da nur sozusagen eine Priestertrugstheorie ist, die den Leuten eingeredet wird. Festzuhalten sind allerdings zwei Punkte. Einerseits, dass die Idee der Nation einen Zeitkern hat, also nicht immer schon eine reine Ideologie war, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen eine ständische Gesellschaftsordnung ein fortschrittliches Element war, da erst mit der Zerschlagung ständischer Strukturen und der Anerkennung aller Bürger als Freie und Gleiche dieser also ein Fortschritt möglich war. Und das Ende von persönlichen Abhängigkeiten im Feudalismus. Denn die persönlichen Abhängigkeiten im Feudalismus wurde durch eine unpersönliche Herrschaft der Waren- und Kapitalproduzierenden Gesellschaft ersetzt. Einer Gesellschaftsformation gegenüber, also ein Zitat von Marx, worin der Produktionsprozess der Mensch noch nicht den Produktionsprozess bemeistert, erscheint die Zugehörigkeit zu Staats und Nation als Anker, der vor dem alles zermalmenden Juggernaut-Rad des Kapitals schützt. Mag diese Hoffnung in Zeiten der Industrialisierung, als staatliche Fabriksinspektoren durch ihre Aktivitäten wirklich Leib und Leben der Arbeiter retten konnte, noch nachvollziehbar erscheinen, so war selbst damals schon das Interesse des Staates am Leib des Arbeiters durch die Sorge vor den schwächelnden Soldaten für seine Massenheere motiviert und erwies sich so nur als eine andere Seite der Medaille, und die Allgemeinheit, die im Nationalgedanken steckte, als eine negative. Das weist auf einen Zeitkern hin, gleichzeitig aber auch darauf, dass die Verhältnisse, die das Individuum tendenziell überflüssig machen, selbst dahin treiben, dieses vernünftige Moment zu zerstören. Dieses vernünftige Moment, und das ist jetzt ein Kernpunkt, ist allerdings nicht in jeder Ausprägung der Nation gleich vertreten. Die Frage nach der Rolle des Individuums ist dafür zentral, und die diesem zugewiesen wird, ist dafür zentral. Hier liegt der Sinn einer Trennung zwischen westlicher und deutscher Idee der Nation, die Hans Kohn, also einer der ersten Vertreter und Theoretiker auch des Nationalismus, in seiner Studie über den Nationalismus folgendermaßen beschreibt. Während der englische und nordamerikanische Nationalismus sich in ihrem Entstehen mit den Konzepten der individuellen Freiheit und Vertretung verband, die fest in seinem politischen Leben verwurzelt waren, fehlt dem neuen Nationalismus, der seine Wurzeln nicht in einer ähnlichen sozialen und politischen Realität hatte, dieses Selbstvertrauen. Die deutschen, russischen oder indischen Nationalismen erschienen als etwas Tieferes als der westliche Nationalismus mit größerem Reichtum an Problemen und Potenzialen. Insofern ist es auch problematisch, im Zeichen einer allgemeinen, rein formalen Kritik am Nationalismus zu übersehen, in welcher nationalistischen Ausprägung das größere barbarische Potenzial steckt. So ist es eine beliebte Übung, den tschechischen bzw. tschechoslowakischen Nationalismus mit dem deutschen gleichzusetzen. Das gibt es bei vielen Historikern, die dann so sagen, naja, auf beiden Seiten hat es nationalistische Bewegungen gegeben und beide sind gleich problematisch. Diese Tendenz zeigt sich zum Beispiel in einem um Ausgewogenheit bemühten, von einer tschechisch-österreichischen historischen Kommission erstellten Geschichtsbuch. Dort werden die beiden Nationalismen Ende des 19. Jahrhunderts folgendermaßen beschrieben. Biedere Kleinbürger posierten je nach nationaler Zugehörigkeit auf Propagandapostkarten und Fotografien als germanische Recken oder wieder auferstandene hussitische Krieger. Wotankult und Schischka-Verehrung, also Schischka war so ein historischer hussitischer Kriegsführer, so ähnlich sie einander waren, standen sich im nationalen Kleinkrieg, der immer weiter in den Alltag vordrang, schroff gegenüber. Aber da kann man schon einwenden, es macht einen Unterschied, ob man sich auf eine Bewegung, eben die Hussitenbewegung, mit frühbürgerlichen, zumindest antifeudalen Tendenzen wie die Hussiten bezieht oder ob man sich gleich auf die Archaik vorchristlicher Götter wendet. Aber noch deutlicher wird das, wenn man, was auch häufig passiert, sozusagen die Turnbewegungen dieser beiden nationalen Bewegungen gleichsetzt. Also sozusagen die deutsche Turnbewegung des Turnvaters Jahns mit dem tschechischen Sokol, das waren so die Falken, haben die geheißen, das war so die Turnbewegung, die eben für die tschechische Nationalbewegung zentral war. Und es gibt da natürlich viele, viele Parallelen, die man sehen kann, aber es gibt dann eben auch ganz entscheidende Unterschiede. Und auch Österreich-Tschechischen Historikerkommission wird halt auch so ein Vergleich gezogen, dass die eben da auf Hit, das hat auf beiden Seiten Turnerverbände gegeben. Ob es aber wirklich angeht, eben diese beiden Bewegungen einfach gleichzusetzen, ist fraglich, denn die Jahnbewegung verstand sich ja immer schon als Gegenbewegung zum als französisch angesehenen bürgerlichen Nationalismus und Jahn hob schon hervor, dass die Nation nicht nur ein Zusammenschluss von Individuen sei, sondern ein organisches Ganzes. Diese Unterscheidung findet auch architektonisch ihren Niederschlag. Denn im oberösterreichischen Ried im Innkreis, also ich kenne das, weil ich aus Oberösterreich komme ursprünglich, schmückte bis Anfang 2000 die Anfangsbuchstaben des Mottos Jahns, die vier Fs für frisch, fromm, fröhlich, frei, in Hakenkreuzform die dortige Jahnturnhalle. Und wenn man sich dagegen halt sich viele Sokol-Turnhallen in Tschechien anschaut, findet man da meistens die Worte Volnost, Trovnost, Bratstvi, also das Motto der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Diese Unterschiede sollte man nicht ignorieren. Und auch Benesch, um jetzt wieder auf Benesch nach diesem kurzen Exkurs über den Staatsbegriff zurückzukommen, auch Benesch fiel das durchaus auf und auf seinen Reisen, also in späteren Schriften resümiert er mal so über seine Reisen, die ich schon erwähnt habe, also Paris, London, Berlin, resümiert er darüber. Frankreich liebte ich wegen seiner Tradition der großen Revolution, seiner großzügigen nationalen Geschichte, seiner Liebe zur Gedankenfreiheit, seiner Fülle des kulturellen Lebens, seiner Größe, der Größe seiner philosophischen, wissenschaftlichen, literarischen und künstlerischen Kultur, seiner überlieferten humanitären, allmenschlichen, allweltlichen Tendenzen, die auf einen wahren Menschheitskultus ausgehen. England packte mich tief durch seine überall fühlbare, imponierende innere Kraft, seine Harmonie und Ordnung, durch seine Entwicklung zur konstitutionellen Freiheit, die wirtschaftliche Entfaltung seines ganzen Lebens, das Streben, in seiner nationalen Kultur harmonische Individualitäten zu schaffen, und durch die Kraft religiösen Empfindens und bewussten religiösen Lebens auch beim Durchschnittsengländer. Deutschland, wirkte nach dem Besuch Englands und Frankreichs im ersten Augenblick als starke Reaktion auf mich. Das deutsche politische Leben, das infolge der mangelnden Freigeistigkeit hinter England und Frankreich zurückgeblieben war, der preußische Militarismus von 1908, die Machtlosigkeit des deutschen Liberalismus, die ideelle Starrheit und das unrevolutionäre Wesen des deutschen Sozialismus, all dies konnte in mir nur Ablehnung hervorrufen. Das Ringen um eine höhere, starke Kultur schätzte ich, fürchtete aber die nationalistische Übertreibung. Ich söhnte mich mit Deutschland erst beim Studium der deutschen Philosophie und Literatur aus. Und weil mein Weimarsinn in dieser Auseinandersetzung spielte, also neben Goethe natürlich besonders Herder eine wichtige Rolle, weil der ja in seiner Geschichtsphilosophie auch gerade den Slawen eine wichtige Rolle zuschreibt und außerdem natürlich, weil er immer trotz des durchaus problematischen Begriffs des Volksgeistes, den er entwickelt, immer auch eine sehr universalistische Perspektive hat. Allzu einfach wäre es aber natürlich, den westlichen Nationsbegriff gegen den deutschen einfach auszuspielen. Beiden gemeinsam ist, dass sie Herrschaftsformen sind, auch wenn das beim westlichen Begriff vielen nicht so deutlich werden will. Joachim Bruhn beschreibt den Unterschied zwischen beiden Konzeptionen von Nation folgendermaßen. Der demokratische Nationalismus will es den Leuten selbst überlassen, was sie sich unter Volk vorstellen. Volk ist, was man daraus macht. Die autoritäre Ontologie will die Leute dazu bewegen, pädagogisch oder im Befehlston, den objektiven Inhalt des Volkes als eine Naturkategorie endlich geistig anzuerkennen und politisch zu bezeugen. Er führt dann eben auch weiter aus, dass dieser Unterschied keiner ums Ganze ist, da auch der liberalste nominalistische Staat nicht ohne Herrschaft zu denken ist. Der Schein, die einzelnen Bürger stünden sich ganz zwanglos als Warenbesitzer gegenüber, ist Ideologie im klassischen Sinne notwendiger Schein. Und das ist auch sozusagen ein bisschen die Kritik, die man am Benesch's National, also Nationsbegriff, anbringen kann. Denn für ihn ist es auch eigentlich alles, was eben mit Herrschaft zu tun hat, ist eigentlich nur ein Überbleibsel aus vergangener Zeit, sozusagen, das jetzt Schritt für Schritt überwunden werden sollte. Aber es gibt eben auch immer wieder so Tendenzen bei Benesch, bei Benesch wird sozusagen diese Tendenz, diese Herrschaft zu übersehen, aber immer auch ein bisschen dadurch gedämpft, dass er so alle kollektivistischen Tendenzen durchaus kritisiert. Und es gibt auch zum Beispiel in einer seiner Dissertation, die er geschrieben hat, über die Entwicklung des politischen Individualismus in der Geschichte. Also er hat sich damit wirklich sehr eingehend auseinandergesetzt, gibt es auch eine scharfe Kritik zum Beispiel an Rousseau, weil der ja auch eben diesen kollektivistischen Begriff durchaus hat. Also bei Rousseau gibt es ja das Zitat, damit der Gesellschaftsvertrag keine leere Form sei, enthält er stillschweigende folgende Verpflichtung, die allein dem übrigen Kraft gewähren kann. Sie besteht darin, dass jeder, der dem allgemeinen Willen den Gehorsam verweigert, von dem ganzen Körper dazu gezwungen werden soll. Also da wird dieses Herrschaftsmoment durchaus angesprochen. Und Benesch führt eben in seiner Dissertation gegen diese, wie er sie nennt, kollektivistischen Tendenzen Rousseaus folgendes Argument an. Die Gesellschaft ist nicht etwas, das wie ein Körper, wie eine eigenständige Substanz über den sie konstituierenden Individuen steht, sondern ein Element, dessen Existenz nur durch die Existenz des Individuums möglich ist. Der Begriff der Gesellschaft ist letztendlich nur eine Abstraktion, die einem all die außergewöhnlichen vielen Äußerungen des individuellen Lebens ausdrückt und zusammenfasst. Also für ihn ist das Individuum eben bedeutender als die Gesellschaft, und die von Hans Kohn beschriebenen, das Individuum schützenden Dämme, die vom Nationsbegriff der französischen Revolution tendenziell niedergerissen werden, weil da gibt es eben auch eben diese rousseauische Tradition, will Benesch aufrechterhalten wissen. Gleichzeitig kann man natürlich darüber diskutieren, dass wenn er sagt, die Gesellschaft ist nur eine Abstraktion, dass er damit natürlich hinter einem Begriff eine Kritik dieser Gesellschaft von Marx zurückfällt, der ja sagt, das ist eine Realabstraktion, also das ist nicht nur etwas, eine Gedankenabstraktion, sondern die bürgerliche Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der Monsieur le Capital und die Madame la Terre als soziale Charaktere, als zugleich unmittelbare Dinge ihren Spuk treiben. Aber sich die Frage zu stellen, was es bedeutet, wenn gesellschaftliche Prozesse, die doch von den Individuen konstituiert werden, sich gegen diese verselbstständigen, hätte womöglich bedeutet, nicht Politiker und Außenpolitiker der Tschechoslowakischen Republik, sondern Kritiker der politischen Ökonomie und des Staates zu werden. Aber sonst, wie gesagt, hat er halt einen Staatsbegriff, der sehr stark vom Individuum ausgeht. Und dagegen ist halt für sein Wirken auch in der Tschechoslowakischen Republik zentral, dass sich gerade in den Grenzgebieten, in den deutschsprachigen Grenzgebieten schon sehr früh eben dieser völkische Begriff, Staatsbegriff radikalisierte. Und das will ich ganz kurz an einer Person, die nicht so bekannt ist, aber eigentlich so für die Entstehung des Nationalsozialismus und der Nationalsozialistischen Partei und der nationalsozialistischen Ideologie eigentlich eine ganz zentrale Rolle spielt, nämlich Rudolf Jung. Also das vielleicht ganz kurz, um das vorauszuschicken, die Frühgeschichte der nationalsozialistischen Bewegung kann man gar nicht genug als international, als internationale Bewegung sehen, in dem Sinn, dass in diesen drei Ländern eben die deutschsprachigen Gebiete der Tschechoslowakischen Republik, die in Österreich und eben Deutschland natürlich, dass es in allen dreien relativ eigenständige nationalsozialistische Bewegungen gegeben haben, die sich durchaus gegenseitig beeinflusst und befruchtet haben. Und eben Rudolf Jung spielt eine wichtige Rolle, weil er der Autor des Buches Der nationale Sozialismus, seine Grundlagen, sein Werdegang und seine Ziele ist. Und das Buch ist in der ersten Auflage schon 1919 erschienen, also noch vor vielen anderen nationalsozialistischen zentralen Publikationen. Und es wird auch nicht ganz umsonst als erster theoretischer Leitfaden des Nationalsozialismus bezeichnet, dieses Buch. Es ist zwar etwas teilweise so ein Ottmar Spann, also dieser eher Wiener, ständestaatlichen nationalsozialistischen Richtung verbunden, weswegen dann auch Jung während des Nationalsozialismus so die ganz große Karriere verwehrt blieb, weil er sich da sozusagen ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt hat. Aber sonst ist in diesem Buch eigentlich, sind alle Elemente des Nationalsozialismus enthalten, von A wie Antisemitismus bis Z wie Zinsknechtschaft, die es zu brechen gelte. Zwei Punkte sollen hier nur kurz hervorgehoben werden. Jungs antisemitisches Ressentiment gegen einen westlichen Staatsbegriff und die damit einhergehende Glorifizierung des Opfers. Für Jung ist klar, also Zitat, nach den Grundsätzen der westlichen westlerischen Demokratie kann ein deutscher Volksstaat nicht aufgebaut werden, denn sie ist nur Lug und Trug vom Nutzen des jüdischen Mammonismus, der durch sie die Völker beherrscht und ausbeutet. Die westlichen Ideen seien auch der Grund, warum der Erste Weltkrieg verloren wurde. Also das neue Deutsche Reich ist letztendlich deshalb in Trümmer gegangen, also er meint damit das von 1871, also das Zweite Reich, ist deshalb in Trümmer gegangen, weil es, wenngleich ein Staat mit überwiegender deutscher Bevölkerung, in seiner Führung und Leitung sich gänzlich unddeutschen Einflüssen gefügig erwies. Der Antisemitismus drückt sich in einem Opferwahn aus, der den Juden vorwirft, sie hätten das Selbstopfer Jesu nie verstanden. Dieses alte antijüdische Bild vom verstockten Juden wird dann aber zugleich modernisiert und mit den im Ersten Weltkrieg verbreiteten Stereotyp verbunden, deutsche Helden, die opferbereit seien, würden gegen die verweichlichten und das Leben liebenden englischen Händler kämpfen, wie es Werner Sombart ja in seiner Propagandabroschüre gezeichnet hat, die auch Händler und Helden heißt. Auf dieses Bild, das selbst auch antisemitisch ist natürlich, greift auch Jung zurück. Also Zitat, die Juden hassen und verhöhnen ihn Jesus, es geht um Jesus, bis auf den heutigen Tag, denn stets bleibt ihnen unfassbar, wie man für den Gedanken sich aufopfern, wie man das, was ihnen das Kostbarste dünkt, das Leben hinwerfen kann, um einer großen Sache willen. Diese Tat, also das Selbstopfer Jesu, ist Geist von unserem Geiste, Blut von unserem Blute, ist der urewige Unterschied zwischen Helden und Händlertum. Der eine stürzt sich jauchzend in die Speere, um eines Gedankenwillens, der andere klebt am Leben des Gewinnes halber, der eine ist Baldurs Sohn, der andere Lokis Gezücht entsprungen. Also warum das als Leitfaden des Nationalsozialismus bezeichnet wurde, kann man, glaube ich, bei diesen Zitaten ganz gut nachvollziehen. Aber dieses Zitat bei aller Psychopathologie, das aus ihm spricht, ist instruktiv, da es recht offen den Opferkult und die Todessehnsucht als Kern der völkischen und jeder anderen das Individuum auslöschen wollenden Vergemeinschaftungsform ausspricht. Dementsprechend ist es auch die Kriegsbegeisterung und die Ideen von 1914, die Bereitschaft also sich fürs teure Vaterland zu opfern, die die eigentliche deutsche Revolution ausmachen und die sich auch und die aus dem völkischen Staat auch erst konstituieren. Erst durch die Bereitschaft zum Tod und das Ausmerzen alles Undeutschen lässt sich also noch Jung das freie, soziale Alldeutschland schaffen, mit dessen Anrufung auch sein Machwerk ändert. Und das ist sozusagen diese Konfrontation zwischen westlichem und völkischem Begriff. Und die Auseinandersetzung von Benesch gerade mit diesen, also mit dieser deutschen Ideologie und diesem, dem völkischen Staatsbegriff, der da entstanden ist, hat sich dann auch für seine praktische politische Arbeit ganz nützlich erwiesen. Es ist jetzt ein bisschen ein historischer Sprung. Wir kommen jetzt ins Jahr 1938 und ich möchte, dass diese Analyse, also die Benesch, wo Benesch schon einiges an seiner Kritik, dann auch einer späteren Kritik am Nationalsozialismus vorwegnehmen, kurz beleuchten, nämlich seine Kritik und einen Kommentar, den Benesch zum sogenannten Karlsbader Programm der Sudetendeutschen Partei von 1938 geschrieben hat. Dieses Programm, das in 8 Punkten die Forderung der also Sudetendeutschen Partei, der SDP, auflistet, wird auf sudetendeutscher Seite immer wieder als Beweis dafür herangezogen, Henlein sei es um Autonomie, aber nicht um einen Anschluss gegangen. An diesem sei nur die reichsdeutsche Seite, dann die reichsdeutschen Nazis schuld gewesen. Dabei beruft man sich meist auf die Studie von Helmut Rönnefahrt, das ist ein sudetendeutscher Historiker, der auch meint, dass spätestens mit dem Sieg der SDP bei den Gemeinderatswahlen 1938 bei denen nicht tschechische Parteien der Autonomiegedanke auf der ganzen Linie sich durchgesetzt habe, während der Radikalismus bei den tschechischen Parteien und nationalistischen Verbänden für eine weitere Steigerung erfuhr. Also auch damals hat man schon, also auch der Rönnefahrt argumentiert letztendlich so, die wollten ja nur Autonomie und sozusagen ein bisschen mehr Mitspracherecht, aber es hat radikale Nationalisten auf tschechischer Seite gegeben. Und auf den ersten Blick scheinen diese Forderungen, diese 8 Forderungen, die da aufgestellt wurden bei diesem Karlsbader Programm, fast wie wohlüberlegte Wünsche einer Minderheit, die sich an den eigenen Staat wendet. Also ich werde jetzt nur ein paar nennen. Es geht erste Forderung, die Herstellung der vollen Gleichberechtigung, Gleichrangigkeit mit dem tschechischen Volk. Es geht um viertens Aufbau einer deutschen Selbstverwaltung im deutschen Siedlungsgebiet in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, soweit es sich um die Interessen und Angelegenheiten der deutschen Volksgruppe handelt. Aber es kommt dann eben auch im 8. Punkt, volle Freiheit des Bekenntnisses zum deutschen Volkstum und zur deutschen Weltanschauung. Und von Benesch gibt es einen Kommentar, den er geschrieben hat, also der erst im Nachlass dann zugänglich war, aber zeitgenössisch geschrieben wurde. Und da hakt er eben besonders beim letzten Punkt ein. Und was Benesch eben ausmacht, ist, dass er eben diese ideologische Ebene dieser Auseinandersetzung immer sehr ernst genommen hat. Also denn es gibt ja auch heute häufig noch so die Sache, also das Argument so, ja, wenn irgendwelche radikalen ideologischen Forderungen aufgestellt worden sind, ja, das sagen die ja nur, um sozusagen für das eigene Publikum, um zu Hause irgendwie ein paar Punkte zu machen, aber so wird doch nie jemand kein vernünftiger Politiker folgt dann auch quasi diesen ideologischen Ideen. Und bei Benesch ist das eben nicht ganz so, der hat das, räumt diesen ideologischen Äußerungen durchaus einen Stellenwert ein und versucht sie eben nachzuvollziehen und durchaus als handlungsanleitende Sachen des Gegners sich anzuschauen. Und eben dank einer Analyse dieses ideologischen Gehalts, besonders dieses letzten 8. Punktes, durchschaut er, worauf das Manöver abzielt, dass ein wie auch immer gearteter Autonomiestatus nur ein Zwischenschritt zur Zerschlagung der Republik sein könnte. Er schreibt mit dem Karlsbader Programm, Zitat, schob er, gemeint ist Henlein, völlig beiseite, was er über seinen Demokratismus und seinen ablehnenden Standpunkt gegenüber dem deutschen Nationalsozialismus, den amtlichen und anderen britischen Kreisen bei seiner Reise nach London im Jahr 1937 erzählt hatte. Er leistet ein offenes und feierliches Bekenntnis seinerseits und seitens seiner ganzen Partei zum hakler-kreuzerischen Pan-Germanismus. Also kurz, worauf er sich bezieht, ist, dass Henlein und andere Vertreter der Sudetendeutschen Partei gerade in den 37 in England gut Wetter für die eigene Bewegung gemacht haben und dabei immer halt herausgestrichen haben, das ist ja eine demokratische Partei, hätten mit den Nationalsozialisten nichts zu tun und würden eigentlich eben nur einen Autonomiestatus innerhalb des Landes haben wollen. Die Begründung für dieses Urteil liefert Benesch, indem er die Implikationen des Bekenntnisses zur deutschen Weltanschauung darlegt. Also er schreibt da, man sagt, der deutsche Nationalsozialismus stelle eine Meinung dar, die nicht nur das Deutsche Reich zur Wiedergeburt und zu weiteren Blühen führe, sondern das gesamte deutsche Leben durchdringe und es nach seiner Lehre ordne. Das Sudetendeutschtum, das sich trotz der Staatsgrenzen als Teil des Deutschtums fühlt, lebte mit ihm immer auch in einem unauflöslichen Verband und man konnte die Weltanschauung nicht vermeiden, zu der sich alle Deutsche auf der Welt mit Freude bekennen. Gerade das Sudetendeutschtum als bedrohter und seiner Existenz kämpfender Stamm, kann sich nur zu dieser Weltanschauung bekennen, deren allerhöchstes Gesetz das Gesetz der Volksgemeinschaft ist. Darum geht es bei der Freiheit des Bekenntnisses, welche sich die Sudetendeutschen angeblich nicht nehmen lassen wollen. Daher bekennt sich das Sudetendeutschtum auch zur nationalsozialistischen Weltanschauung und lehnt eine Verfolgung dieses Bekenntnisses zur nationalsozialistischen Weltanschauung ab. Und schließt, wir erdulden nicht länger eine Situation, welche für uns einen Kriegszustand in Friedenszeiten bedeutet. Indem Benesch also die Ideologie des Nationalsozialismus als Gedankenform ernst nimmt, in der sich deren Träger bewegen, sich quasi in sich hineinversetzt, kann er das Gefahrenpotenzial richtig einschätzen und einsehen, warum eine Verständigung oder ein Eingehen auf die Forderungen der Träger, in diesem Fall halt der SDP, nutzlos ist. Deswegen analysiert er die Situation auch folgendermaßen. Zitat, die Verkündung der Henleinschen 8 Punkte wurden von den Zuhörern mit fanatischem Enthusiasmus aufgenommen. Das Sieg-Heil-Gebrüll kannte kein Ende. Sie fühlten genau, was geschah. In Karlsbad wurde die Fahne der Revolte gegen die tschechoslowakische Republik gehisst. Benesch malt sich dann weiter aus, was ein Verzicht auf die tschechoslowakische Souveränität, die in diesem Autonomiestatus bedingt, also zusammenhängt, durch eine Autonomieregelung bedeuten würde. Neben einer Änderung der Außenpolitik, die von nun an von einer nationalsozialistischen Minderheit als gleichgestellte Rechtsperson abhängig sein würde, hebt er besonders die Auflösung der Souveränität als eines Raumes hervor, in dem gleichberechtigte Staatsbürger den gleichen Gesetzen unterliegen. Also Zitat, Henlein fordert eigentlich die Schaffung eines eigenständigen totalitären Territorialkomplexes in der demokratischen tschechoslowakischen Republik. Ein Teil des Staates würde nach demokratischen Prinzipien verwaltet werden, der zweite durch Konzentrationslager, antisemitische Vorschriften und Gestapo. Schließlich sei dieser Territorialkomplex nur eine Übergangslösung, da eine Übergabe der gesamten Gebietsverwaltung in die Hände der fanatisierten narzisstischen Intelligenz der Henlein-Männer bedeuten würde, dass es nur vom guten Willen Hitlers und Henlein abhängen würde, wann sich das autonome Gebiet durch irgendeine plebiszitäre Komödie an Großdeutschland anschließen würde. Durch die Volksideologie würden dann wirklich Grenzen verschoben. Für sudetendeutschen Historiker stellt sich das freilich anders dar. Also Zitat wieder von diesem Rönnefahrt. Die tschechischen Staatslenker schlugen die vielfachen Warnungen, die an sie auch aus England gelangten, in den Wind, sich rechtzeitig mit Deutschland zu arrangieren. In illusionärem Optimismus hielt zumal Dr. Benesch entgegen den alten Versprechungen am Nationalstaatsdogma fest, wurde durch seine Intransigenz so zum Totengräber seines eigenen Staates. Benesch wurde also übel genommen, also wird auch von diesem Historiker übel genommen, dass er an der Einheit und Souveränität der tschechoslowakischen Republik festhielt, weil er durchschaute, was hinter den Autonomieforderungen sich verbarg. Die Auflösung der staatlichen Autorität, die gleichen Bürgerrechte garantiert und die Verwandlung der Autonomiegebiete in einen Mini-Behemoth im Sinne Franz Neumanns, einen Unstaat, ein Chaos, eine Herrschaft der Gesetzlosigkeit und Anarchie, welche die Rechte wie die Würde des Menschen verschlungen hat. Also das ist sozusagen schon so eine kurze Vorarbeit und ich werde jetzt noch ganz kurz, wie lange rede ich denn schon? Ah ja, eine Stunde. Ganz kurz noch, das kann ich abkürzen, möchte ich noch auf eben die ausgeführte Analyse der Kritik am Nationalsozialismus, die Benesch dann in Vorlesungen, die er in seinen ersten Monaten im Exil an der Universität von Chicago gehalten hat und dann später eben in diesem Buch Demokratie heute und morgen zusammengefasst hat, Also seine Analyse des Nationalsozialismus und seine Kritik des Nationalsozialismus möchte ich noch kurz eingehen. Vielleicht nur ganz kurz noch als Klammer, weil in der Ankündigung gesagt wurde, dass das Programm anders ausgesehen hätte, wenn der Ukraine-Krieg damals schon angefangen hätte. Also gerade an diesen Überlegungen zu völkischen Staatsbegriff und eben, was heißen denn so Autonomiebestrebungen beziehungsweise Phasen von Volksbefragungen unter gegebenen Umständen. Ich glaube, da kann man schon einiges zu der Situation in der Ukraine oder halt zu dem russischen Playbook, das da abgezogen wird, kann man durchaus einige Parallelen finden. Also eben diese Analyse des Nationalsozialismus als höchste Form des Pangermanismus führte Benesch dann eben später aus und ergreift, also in diesem Buch aus, das ich schon erwähnt habe, und ergreift dabei durchaus auf diese Überlegungen zurück, die er schon eben Anfang des 20. Jahrhunderts am Pangermanismus beobachtet hat. Also eben einerseits dieses expansive Moment, das Moment der pangermanischen Expansion und eben der Naturalisierung von gesellschaftlichen Verhältnissen. Das führt, so Benesch schon, also eben 1938, 39, wie er das formuliert hat, könne nicht weniger als die Weltherrschaft anvisieren. Ja, dem Nationalsozialismus müsste der Sieg der arischen Rasse zur entscheidenden Frage der Menschheit überhaupt werden. Und gleichzeitig erkennt Benesch auch schon in diesem Buch, dass diese Expansion nach außen mit einem Reinheitswahn nach innen verbunden ist, der sich zunächst theoretisch gegen das Bild des angeblich den Volkskörper beschmutzenden und zersetzenden und als Feind schlechthin imaginierten Juden richtet, danach praktisch gegen die in diesem Bild Substituierten. Also das Zitat lasse ich da jetzt aus. Na, vielleicht doch. Sie verkünden die Gleichheit der Menschen und Rassen, verteidigen lieber, also das ist die Kritik am westlichen Staat. Ja, ich lasse das Zitat. Hier beschreibt Benesch recht klar, also er beschreibt da eben, dass was den Juden alles untergeschoben wird, dass sie eben, sie spalten aufgrund marxistischer Ansichten die Völker in Klassen und rechtfertigen somit die Herrschaft einer Klasse über eine andere und gleichzeitig auch quasi, er beschreibt da letztendlich diese Vorstellung, dass das Judentum natürlich sowohl hinter Wall Street als auch eben dem Bolschewismus steckt. Hier beschreibt Benesch klar, ohne es namentlich zu erwähnen, wie im Antisemitismus die anonymen Herrschaftsverhältnisse der modernen bürgerlichen Gesellschaft die personale Herrschaft vormoderner Gesellschaften ablösen, wie auch die mit jener abstrakten Herrschaft verbundenen sozialen Konflikte als Machinationen des Juden imaginiert werden. Und wieder folgt Benesch den ideologischen Äußerungen einfach, wenn er wieder auf deren reale Folgen hinweist. Also Zitat Benesch, daher jener bekannte nationalsozialistische Antisemitismus als Reaktion gegen sowie als Negation der Vermischung der reinen höheren arischen Rasse mit der semitischen und daher all diese Judenverfolgungen im heutigen Deutschland und die ganze deutsch-narzisstische antisemitische Barbarei. Auch zusammenfassend hebt Benesch noch einmal fast ungläubig hervor, wie wirkungsmächtig der modernisierte Pangermanismus so trotz seiner kruden Theorie sei. Also noch ein Zitat von Benesch. Diese Theorie über die Bedeutung der Rasse im Allgemeinen und die der deutschen Rasse im Besonderen in der Geschichte der Menschheit ist die wesentliche Basis für die Schaffung des gegenwärtigen deutschen internen Rechtssystems und des deutschen Völkerrechts. Das ist eine der außergewöhnlichsten und überraschendsten Leistungen des deutschen nationalsozialistischen Gedankensystems und wird bestimmt in der Zukunft als eine der seltsamsten Abwege des menschlichen Geistes im 20. Jahrhundert betrachtet werden. Und gerade, dass sozusagen Kategorien wie Volksgemeinschaft und eben das Volk im Zentrum stehen, bringt dann Benesch auch noch dazu, ihn eben schon relativ früh in dieser Schrift als eben unterschiedlich, nicht nur eine Spielart des italienischen Faschismus zu fassen oder auch nur des Faschismus. Er weist eben darauf hin, dass dieser Begriff des Volkstums zentral ist und dass dieser Aufstand im Volkstum gegen alles Abstrakte, Wurzellose und Moderne ein gewaltiger Hebel sei, um die Volksidentität zu stiften, die als Idee der Volksgemeinschaft sich beim Einzelnen niederschlägt. Also Benesch schreibt da, Volksgemeinschaft, das Bewusstsein der nationalen Solidarität, das Bewusstsein einer Gemeinschaft anzugehören, deren Angehörige durch die Eigenschaften des nationalen Volkstums, Blut, Rasse, Boden, Sprache, Tradition, Kultur, Kunst und so weiter miteinander verbunden wird. Das Bewusstsein dieser Dinge formt eine nationale große Gemeinschaft, die jeden einzelnen Deutschen und das ganze deutsche Volk in unteilbarer Einheit umfasst. Für Benesch ist also klar, dass nicht der Staat, sondern die Volksgemeinschaft die Einheit herstellt. Dabei wird das Individuum unwichtig, es ist in keiner Weise schützenswert. Also er kommt dann noch auf diesen Opferbegriff zusammen. Und hier zeigt sich die Totalität der Volksgemeinschaft, die die Indienstnahme des Individuums durch den Staat in der liberalen Version weit übertrifft. Denn auch in dieser wird das Individuum nach der Nützlichkeit für den Staat und für die Kapitalverwertung natürlich bewertet. Aber selbst in der autoritären Version des liberalen Staates, wie sie von Hobbes zum Beispiel formuliert worden ist, war ein Rest der Eigenpersönlichkeit noch dem Zugriff der Gemeinschaft entzogen. Also es gibt bei Hobbes so etwas wie den individuellen Vorbehalt, wo Hobbes argumentiert, der Staat darf so ziemlich alles machen, er kann sogar die Staatsreligion vorschreiben, nur es gibt den individuellen er kann den Ritus vorschreiben, aber er kann nicht vorschreiben, ob die Leute wirklich dran glauben. Das muss sich sozusagen jeder Einzelne mit Gott ausmachen und da findet der Staat seine Grenze. Und genau gegen diese Stelle, das ist auch ganz interessant, diesen individuellen Vorbehalt hat dann ein nationalsozialistischer Denker wie Carl Schmitt argumentiert. In seinem Buch über Hobbes sagt er, das war der große Fehler, da ist die Grundlage allen Übels in diesem individuellen Vorbehalt, denn damit ist sozusagen das Saatkorn des Liberalismus gesät und des Individuums gesät und damit wird dann eben sozusagen die staatliche Gemeinschaft zerstört. Denn wenn dieser individuelle Vorbehalt genutzt würde, das charakterisiert im Schmitt folgendermaßen, und da hört sich es ein bisschen an wie bei Dan Brown, die Träger der Entfaltung diesen innerlichen Vorbehalts waren untereinander sehr verschiedene entgegengesetzt. Geheimbünde und Geheimorden, Rosenkreuzer, Freimaurer, Illuminaten, Mystiker und Pietisten, Sektierer aller Art, die vielen Stillen im Land und vor allem auch wieder, klarerweise, wo das hinausläuft, der rastlose Geist des Juden, der die Situation am bestimmtesten auszuwerten wusste, bis das Verhältnis von öffentlich und privat, Haltung und Gesinnung auf den Kopf gestellt wurde. Diese totale Unterordnung des Individuums unter das Kollektiv teilen Faschismus und Nationalsozialismus in Beneschs Augen, auch wenn diese jeweils auf eine andere Weise funktioniert. Also Zitat Benesch wieder, dadurch gelangt das nationalsozialistische System zum Begriff der Autorität der Gemeinschaft. Wir haben bereits dargelegt, dass für den Faschismus der souveräne Staat die Quelle aller Autoritäten bedeutet und dass dieser sich mit dem Volk identifiziert hat. Aber bei der faschistischen Autorität der Gemeinschaft ist der grundlegende Faktor der Staat und nicht das Volk. Beim Nationalsozialismus ist die Ordnung anders. Es ist in gewisser Weise umgekehrt. Der Staat ist nur der sekundäre Faktor. Das Volk nimmt den ersten Platz ein. Die nationale Regierung und der Staat ist nur das Rahmenwerk, in welchem das Volk lebt, arbeitet und sich entfaltet. Der Staat ist ein Instrument, das man anpassen, ändern, verstärken oder schwächen kann. Das Volk aber ist der ursprüngliche Faktor, der einzig dauernde und ungeschwächte, der für seine Ausdehnung, Vorherrschaft, Kultur, Macht und den Staat durch den Staat als sein Instrument kämpft. Und dass der Staat ein Instrument ist, das findet man ja natürlich auch bei Hitler an vielen Stellen und bei anderen nationalsozialistischen Theoretikern. Es ist jetzt ganz interessant, dass man sich durchaus ansehen kann, dass Benesch, also das ist meine Vermutung, auf diese starke Unterscheidung durchaus auch deshalb gekommen ist, weil er ja Außenminister war und schon in den 20er Jahren und dann auch eben Anfang der 30er Jahre bis 35 die Berichte von Wojciech Mastny gelesen hat. Das war der Botschafter zuerst in Italien, in Rom und dann in Deutschland, oder zumindest, und der war ein recht guter analytischer Kopf oder hat zumindest gutes analytisches Personal in den jeweiligen Botschaften gehabt, denn genau dieses unterschiedliche Verhältnis von Volk, Partei und Staat findet man auch schon in diesen Berichten. Also die Berichte von Mastny, der Bericht der Ende der 20er Jahre aus Italien, dass es jetzt Überlegungen gibt, die faschistische Partei aufzulösen. weil das Mussolini auch so vertreten hat, die ja eigentlich nur sozusagen das Apostolat hat. Das heißt, es muss der Staat, wenn der Staat faschisiert ist, dann macht sich die faschistische Partei überflüssig. Und das ist dann nicht durchgesetzt worden natürlich, aber es hat diese Überlegungen gegeben und von diesen Überlegungen berichtet Mastny. Und aus Deutschland dann berichtet der gleiche Mastny, dass da quasi nach der Machtergreifung 1933 sich dann das umgekehrte Problem ergeben hat, dass die Partei, also gerade im Außenministerium, dann, da gibt es plötzlich verschiedene Institutionen. Also gibt es dann plötzlich das Amt Rosenberg, das eine eigene Außenpolitik betreibt und das teilweise eben den Beamtenapparat des Außenamtes ersetzt. Und dann berichtet Mastny auch vom ersten Besuch, wie der Gömbös, also der rechtsradikale ungarische Premierminister war, nach Deutschland kommt, dass das eben der erste Staatsbesuch ist, der nicht vom Außenamt angeleiert wurde, sondern eben von Parteistellen. Also da stößt der Mastny halt dann auf das Ganze, auf dieses andere Problem. So. Und auch wenn eben Rosenbergs Racket, also eben diese Stelle Rosenberg, am Ende selbst in der Konkurrenz unterging und auf lange Sicht nur eine Nebenrolle spielte, zeigt sich in diesen Ereignissen schon die Dynamik der nationalsozialistischen Herrschaft, die eben weniger auf staatliche Strukturen setzte, sondern sich vielmehr als Bewegung verstand, die das gesamte Volk umfasst und staatliche Strukturen tendenziell eher auflöste. Auch Franz Neumann, von dem eben dieser Begriff des Behemoth kommt, der auch die erste große Analyse eigentlich des Nationalsozialismus mit diesem Behemoth betitelt hat, der eben nicht der alte bürgerliche Staat, der Leviathan, wie Hobbes sein Buch genannt hat, ist, sondern eben ein Behemoth, beschreibt auch in seinen Analysen, die er für das Office for Strategic Services verfasst hat, also für den amerikanischen Militärgeheimdienst damals. The shapelessness of German political institution constitutes a marked difference between German National Socialism and Italian Fascism. In Italy, the monarchy exists to supply continuity, and the Grand Council of Fascism itself was the place where the overthrow of fascism was engineered. Also, das macht doch nochmal den Unterschied aus, wie leicht das System jeweils umzuwerfen ist. Und Benesch hat eben diese Unterscheidung schon relativ viel früher analysiert. Auch wenn man bei Benesch kritisieren muss, dass er die Rolle des Antisemitismus nicht im vollen Umfang würdigt, aber doch ist es zentral dafür, dass er eben aus dieser Tradition des Pangermanismus kommend, also nicht kommend, aber aus seiner Analyse des Pangermanismus kommend, eben genau diesen Begriff des Volkes als Zentrales hineinrückt. Und damit würde ich jetzt auch sagen, um zum Ende zu kommen und den Bogen zurückzuspannen, liegt wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum eben Benesch als Figur so gehasst ist. Weil er eben auch gerade Thesen, die durchaus auch im sudetendeutschen sozialdemokratischen Exil eben wie von Wenzel Jaksch vertreten wurde, dass der Nationalsozialismus natürlich nur eine Diktatur ist, und es quasi ein widerstandsbereites Volk geben würde, das man nur animieren müsste, dass er gegen diese Positionen halt auch aufgrund seiner Analyse des Nationalsozialismus aufgetreten ist. Und deswegen auch, also ganz am Anfang habe ich ja dieses Zitat von Wenzel Jaksch, der eben Benesch da als Panslaven hingestellt hat, gebracht. Das ist auch einer der Gründe, warum eben in breit, also nicht nur in engeren, klassisch nationalistischen vertriebenen Verbänden, sondern eben auch das prägende Benesch-Bild von Personen wie Wenzel Jaksch gezeichnet wurde. Ja, und das ist der Grund, warum er so gehasst wird in Deutschland, um das vielleicht auf den Punkt zu bringen. Damit würde ich es jetzt mal belassen. Ich habe ein bisschen länger geredet, als ich eigentlich wollte. Dann können wir vielleicht noch in der Diskussion noch lösen, wenn es Fragen oder Einwände oder sonst irgendwas gibt. Vielen Dank.